ist ein Spiel. Manchmal denk ich, dass ich flieg, manchmal fall ich ganz schön tief, wie auf einem Trampolin. Mein Leben ist ein Spiel, auf und ab ist das Ventil, nur ein Sprung entfernt vom Ziel, wie auf einem Trampolin. Ich hab versucht, nur das Beste rauszuholen, war verflucht, meine weiße Weste wurde mir gestohlen. Und jetzt bin ich Dreck, sag mal, spinn ich jetzt, denn es fühlt sich schon an wie gefangen im Spinnennetz. Manchmal ist das Leben eine Bahnfahrt, du sitzt einfach nur da und du wartest jeden Tag auf ein Wunder. Doch dann ist die Enttäuschung so nah, es zieht dich runter, weil du diese Entscheidung nicht wagst und es muttert dich nicht auf. Keiner baut dich auf, ich will den Stern erreichen, doch ich komme nicht hinauf. Du fragst dich, was aus deinem Leben werden kann, was kommt rein, was geht raus und wo geht der Weg entlang. Das sind Fragen, die bewusst auf dich zukommen. Kannst du lassen tragen, viele haben sie schon abgenommen. Ein Konflikt bereichert die Erfahrung, der Hals hängt im Strick, doch der Stuhl hat die Warnung. Egal wo du stehst, dein Blick geht zum Grund. Du bist stark und du lebst, denn er kippt dir nicht um. Die Zeit kriegst du rum, die Sekunden werden schneller hier, bis zur letzten Stunde, bis die Dunkelheit dann heller wird. Falle jeden Tag, doch wenn ich am Stehen bin, sehe ich das Leben in 100.000 fehlenden Zeiten, die mir etwas Gutes hier bereiten. Deswegen muss ich, ich muss Fehler auch vermeiden. Mein Leben ist ein Spiel. Manchmal denk ich, dass ich flieg, manchmal fall ich ganz schön tief, wie auf einem Trampolin. Mein Leben ist ein Spiel, auf und ab ist das Ventil, nur ein Sprung entfernt vom Ziel, wie auf einem Trampolin. Das Leben ist wie ein riesengroßes Trampolin. Hab die Ehre verloren, doch jeden Fehler verziehen. Es geht auf und ab, es geht rauf und rab. Ich schau und lach und hau doch ab. Es gibt nichts, was mich hält, das ist mir, was gefällt. Und ich warte auf Exitus, weil ich den Tod anbet. Und dann geh doch dann wieder nach Leben flehen, weil ich wieder Licht sehe. Höhen und Tiefen, Schöpfung und Liebe, Gefahren und Intrige, Tod, Hass und Krieger. Das spielt sich in meinem Kopf ab, wenn ich weiß, was der nächste Tag aussagt. Ich fühl mich ungeborgen und warte auf meinen Engel, der meine zerrissene Seele wieder rettet. Doch bis jetzt ist mein Leben wie ein Trampolin und ich fühle mich down und high, wie auf Medizin. Wie auf einem Berg kann ich in die Tiefe schauen und ich weiß ganz genau, dort befindet sich das Grauen. Doch im nächsten Moment schaue ich wieder in die Höhe und ich kann fliegen, wie als hätte ich Flügel, fliege zum Himmel empor. Eines Tages bin ich dort, weg von der ganzen Welt, bin von euch allen fort. Denn zu viele Tränen haben mich nach unten gezogen, viel zu vieles ist in meinem Leben nur erlogen. Mein Leben ist ein Spiel, manchmal denk ich, dass ich flieg, manchmal fall ich ganz schön tief, wie auf einem Trampolin. Mein Leben ist ein Spiel, auf und ab ist das Ventil, nur ein Sprung entfernt vom Ziel, wie auf einem Trampolin.